Sehnsüchtig und voller Optimismus warten wir auf eine sommerliche Dosis Vitamin D. Wenn es natürlich noch eine gute Portion Normalität dazu wird geben, wäre das Ganze gerade doppelt so nice. Ampere ist zurück aus dem Wochenschlaf, erneut mit frischen Lieblingstunes für morgendliche Motivationsschübe oder das gekonnte Weggleiten After Work. Da der letzte Rave schon so lange her ist, dass ich fast vergessen habe, wie sich Vollkontakt auf der Tanzfläche anfühlt, provided dein Stromstoß das mal smooth verführerische Stuff, wo so ziemlich alles zwischen gekonntem Kochlöffel schwingen und Sonnenstich auf dem Balkon unterm Molen kann. Die 37. Folge von Ampere featuret sonnenküsste Sommerträume, irgendwo zwischen Lo-Fi-Hip-Hop und leichtfiesigem Elektronika, 18 Tunes so laid-back, wir geniessen das Wegdriften in stabiler Seitenlage. Neben internationalen Juwelen gibt es wieder Unmengen an Qualitätsschall aus der Heimat. Und natürlich ist die Show auch als feinsäuberlich zusammengestellte Spotify-Playlist verfügbar. Es gilt keine Zeit mehr zu verlieren, daher steppen wir jetzt in den ersten Track. Ich bin der Benni und das ist Ampere auf SRF Virus. Wir sind mit einem bereits bekannten Gesicht eingestiegen. Der Genfer Lazy Life hat bereits in der letzten Folge von Ampere gezeigt, wieso die Diplomatenstadt immer für eine Überraschung gut ist. Der Chef von Le Ski Club navigiert sein Label gekonnt durch die Grauzone der elektronischen Beats. Auf dem Track Sunset hat er gerade entspannte Elektronika für die Hirnregionen geliefert, die perfekt mit Eisgeräusch aus dem Kap in der imaginären Hängematte harmoniert. Wir steppen weiter zu einem der wohl grössten Beat-Hüftler der Neuzeit. Neben Mr. Carmack steht der Keitra Nada, sinnbildlich für vorwärtsdenkendes Sampling, wo sich frisch-fröhlich am Groove-Fundus vom ganzen Globus bedient und damit eine eigene Interpretation von Disco, Funk und Hip-Hop in die Welt rausschickt. Der Tune Do It kommt von seinem letzten Album, wo ohne grosse Promophase quasi über Nacht released worden ist. Eine grosse Empfehlung für mentales Lowrider durch die Aglo. Haitianische Küste gehen wir straight in heimatliches Rucksackterritorium, wo sanft smackende Golden Age Drums einen quirligen Teppich aus Scratches und Vibes richtig Gehörgang tragen. Der DJ OK ist ein Schweizer Beatschmied, der öfters Vibes droppt, so weil es sich zu chillen lohnt. Der Track 7 Inch Nail kann so ziemlich alles. Auf der einen Seite gibt es genug Platz für das Lieblings-A-Cappella von deinem Favorite Wu-Tang-Mitglied. Auf der anderen kann der Beat auch gerne mal in der Lo-Fi-Playlist deines Vertrauens auftauchen. Passend zum Kopfkino, in welchem du und deine Gang ordentlich Good Times am See in Slow Motion haben. What are you talking about? heimische Musik immer gegen den Strom. Wir bleiben in heimischen Gefilden, und zwar mit R&B, die gleichzeitig von vorgestern und übermorgen stammen können. Auf dem Track «Think Beautiful» geben Sleazy Drums, der Engelsstimme von der LNDFK, genügend Platz, sich auszutoben, ohne jedoch den Fokus zu verlieren. Inspirationen gibt es von 90er-Göttinnen wie Alia oder Erykah Badu, was grundsätzlich schon gut verspricht. «Coming In» ist also eine hochdosierte Infusion aus den wohl seidigsten Vibes aus der Heimat seit langem. Definitiv ein Hidden Gem vom Schweizer Musikkuchen. Wir schalten auf doppelte Geschwindigkeit, ohne jedoch den Chill-Out-Bereich je zu verloren. Leute würden sagen, Drum & Bass klingt nervös und treibend, kann aber, wie am folgenden Beispiel gut zu hören, auch ganz unaufdringlich und subtil für unbestreitbare Glücksmomente sorgen. Auf dem Track «Gunna Gunna» zeigt das polnische Wunderkind Sattel, dass DNB auch eine gute Portion Soul kann haben. Der Holländer Dance Dizzo legt Smoothie Bars aufs breakige Fundament und garantiert damit den perfekten Soundtrack für eine imaginäre Cabrio-Fahrt Richtung Sonnenuntergang mit Fingerpistolen im Holster. Break your habit, gotta make a new one. Break out the ass, on scene with my suit on. Get your mood on. Any means necessary, legendary, the NQ press secretary, superhuman, blind to be a Buddha, bitch left me stranded, branded with a guna guna, she must be digging for gold, all she really got was bubble gum and a wicked pole, she done stole a lot more, with a battle and war, I'm gonna settle the score, rhyme steady on the beat like it's a never before or after, in the present, with a life master, cause I'm a mac of all trades, write the track, seven sins hell raise. Water relief, the medicine to all the self-hate. Self-portrays, the images is self-made. SRF Virus. Wir lassen den Karren langsam ausrollen. Stepping In ist ein Dude mit einem der wohl unsinnigsten dopen Namen der letzten Woche, und zwar nämlich CEO at business.net. Jokes aside, Coolness ist der Modus operandi vom folgenden Tune. Der Track Buttercup ist eine der wohl sonnenbrülligsten Nummern mit Tanzbein-Aufforderung seit langem. Intime Upfront-Vocals treffen auf eine Bassline, die definitiv keine Gefangenen nimmt und auch nach dem gefühlten 10. Hörgang nicht an Effektivität einbiest. Reduziert und mit einer cocky Attitude entlockt das laszive Gestöhne vom CEO gebührend ins Wochenende. Alles klar, Chef. Fuck it up. Me up. Baby, too sweet, little buttercup. Go with us, doing drugs. I don't wanna say it, model ones. How do I get so much? Baby, I do enough. Drink another, what's up? Drink another, what's up? Tell you what I really, really want. Spice it up, I really, really want. Diamond chain, I really, really got. Attention, I really, really got. Me and you, we are different. Sneezing on the beat. Sick and feel it down the spine. Shiver every single time. Fuck it up, hit me up. Baby, too sweet, little buttercup. Go with us, doing drugs. I don't wanna say it, model ones. How do I get so much? Baby, I do enough. Drink another, what's up? Drink another, what's up? Getting rowdy. Oh, they talking about me. Always talking about me. Paparazzi around me. Everybody wanna take a picture on it. Cameras in focus. Chip, chip, chip, chip. Chip bone got bands, you jealous. Money talk long, but you can't tell us. Contrast us, I don't embellish. My home, sweetie, get out my presence. I'm a new man in town, goddamn. Sink or swim, you drown, I swam. Bass so loud, it beat my dad. Beat so hard, it got me tan. Fuck it up, hit me up. Baby, too sweet, little buttercup. Go with us, doing drugs. I don't wanna say it, model ones. How do I get so much? Baby, I do enough. Drink another, what's up? Drink another, what's up? Von Cool Cats gehen wir wieder zur Schlafzimmer-Deko. Im Wallis treffen sich Garage aus der Zukunft, Indie und eine der wohl süffigsten Stimmen aus der Heimat, um Lazy Sundays aufs nötige Dopamin-Level zu bringen. Bei dem Track Lazy hat sich die Kreativtruppe Paraff direkt ins Herz der Ampere-Redaktion gespielt. Und warum die Gang nicht schon länger die internationale Bühne unsicher macht, ist mir ein Mysterium. Ah, warte, Corona, ganz vergessen. Wir freuen uns umso mehr, wenn wir die Combo mal live sehen dürfen. Bis dort ane tut es aber auch die Ampere Spotify Playlist, wo die wöchentlich mit neuen Lieblingstunes versorgt. People I know. Ampere. Vibes extraordinaire. Extraordinaire. Vom Seelenwellness geht es weiter in einen der wohl wirsten Tunes dieser Episode, wo aber definitiv nicht weniger Quality ist. Auf «Stay Stay» von Oha Aho aus der Schweiz tanzen blubbernde Sins mit einem verspulten Beat um die Wette. Indie trifft auf holzigen Elektronika. Gemeinsam geht es Richtung Kosmos, Richtung Unendlichkeit. Das Ding höre ich immer wieder mal gern beim Anrühren von einem hausgemachten Eistee. Ich frage mich, wenn der Pablo sein Rezept-Game aufs Drink-Territorium ausweitet. Bis dahin trifft er aber gemeinsam weg. Das ist Ampere auf SRF Virus. Step into your cool and make me feel like two. a heart attack. Take it back, it's a heart attack. Take it back, it's a heart attack. Take it back, it's a heart attack. Take it back. Take it back, it's a heart attack. Heart attack. Take it back, take it back, it's a heart attack. Take it back. Take it back, it's a heart attack. Heart attack. Take it back, take it back, it's a heart attack. Take it back. Take it back, it's a heart attack. Heart attack. Take it back, take it back, it's a heart attack. We can't take it back, it's a heart attack. We can't take it back, it's a heart attack. We can't take it back, it's a heart attack. Heart attack. We can't take it back. Ooh, I want to be your son. I let you feel the same. Heimatlichem Spezi-Elektronika gehen wir straight zu astreinem Poolparty-Material für bessere Zeiten, obwohl Poolpartys eigentlich unter Einhaltung der Abstandsregeln natürlich noch immer sehr wohl stattfinden können. Wenn ihr aber, so wie ich, auch in der No-Pool-Gang seid, gibt es mit dem Tune EKG von Fleet Dreams den nötigen Zündstoff für Balkonschwankete. Wir schweben im Zickzack durchs Lo-Fi-Gebiet vom europäischen Kontinent. Beim nächsten Tune geht es wieder mal über den Röstigraben, genauer gesagt nach Lausanne. Der Willy Sunshine hat mir bereits mit mehreren Tunes vom Hocker gehauen. Wie immer verstand ich etwa genau 10% vom gesagten Inhalt, spielt aber keine Rolle, denn die Vibes sind wieder mal on point. Der Track La Jungle bedient sich munter an gängigen Tropes von der englischen Bass-Tradition und bringt mit Westschweizer Swag das Ganze aufs nächste Level. Y'a les faux, y'a des crânes qui pendent. Y'a des sauces, y'a un tas de pitances. Y'a des choses qu'il faudrait que je t'explique. Y'a des roses qui sont fascinantes. Y'a des branches, y'a des cris, cris partout. Ça dérange, mais les critiques, ça retombe. Y'a des lances, y'a des piques, des cartouches. Y'a des plantes qui s'effritent dans le carton. C'est le bordel, genre borderline. Un cortège de grosses têtes, des corps belles, raides ridées. Pas de porcelaine, ils portent même dalle. C'est mortel, des groupettes, des douces d'herbes sèches pilées. Un tas de bois, un bûcher festif. Un repas de trois, un buffet métis. Un carquois, quelques flèches planquées. Prépare-toi, sois pas susceptible. Y'a des cordes, y'a des torches, y'a des forces, toutes sortes. Bêtes mortes, squelettes d'os, loin d'être moche que dire. C'est la jungle dans la maison. Pas de flingue, mais des vrais lance-pas. C'est la jungle en toute saison. C'est pas dingue, c'est mon frère, mon frère. C'est la jungle dans la maison. Pas de flingue, mais des vrais lance-pas. C'est la jungle en toute saison. C'est pas dingue, c'est mon frère, mon frère. Y'a des lianes et des fougères. Y'a des piafs, même les tout jeunes. Y'a des flammes, y'a des couleurs. On y plane, les yeux tout rouges. On s'y perd comme sur cette île, ouais. On s'y fait et on décroche plus. Tout écharpe, on a cette vie. Loin des strass, des numéros de pute. Tu sens la présence des grands Z, ouais. Des obsèdes, le concept, des penses bêtes partout. Pas tant que fait, tout se pompette, du concept. Qu'on se fonce des, pas de chaussettes, on part pousse. Ça t'aime pas, toi, on pourrine, pourrine. Sur les arbres, ouais, ça purine, purine. Un tas de sable, sur de l'urine, l'urine. Des barbares pour les puristes, puristes. Un traquenard, un piège qui t'attend. Un pétard, un siège qui t'attend. Pas de fatzar, une bière qui tape. Installe-toi, ne fais pas de plan. J't'explique ici, pas de sexiste, non, non. Pas de Brexit, non, non. Pas de Netflix, non, non. Pas de vrai slip, non, non. Pas de vrai flip, non, non. Pas d'exit, non, non. C'est la jungle dans la maison. Pas de flingue, mais des vrais lance, ouais. C'est la jungle en toute saison. C'est pas dingue, c'est mon frère, mon frère. C'est la jungle dans la maison. Pas de flingue, mais des vrais lance, ouais. C'est la jungle en toute saison. C'est pas dingue, c'est mon frère, mon frère. J't'explique ici, pas de sexiste, non, non. Pas de Brexit, non, non. Pas de Netflix, non, non. Pas de Red Sleep, non, non. Pas de Red Flip, non, non. Pas d'exit, non, non. C'est la jungle, j't'explique. eins meiner Highlights aus dieser Show steht an, wo wieder getreu dem Laidback-Motto dieser Episode der Puls auf angenehmen Wohnzimmerrhythmus bringt. Die Musikerin Sudan Archives haben wir bei Ampere schon einmal gefeatured. Die umtriebige US-Amerikanerin gehört zu den wohl aufregendsten Künstlerinnen vom nordamerikanischen Halbkontinent. Kein Wunder hat sie nach einigen fehlgeschlagenen Pop-Experimenten ihren Weg auf eines der wohl legendärsten Beat-Labels der Neuzeit gefunden, nämlich Stones Throw Records. Das Zuhause von MF Doom und Madlib bietet die perfekte Startposition für den Ethno-Infused Hybrid-Sound von Sudan Archives. Achtung, der Sound kann Spuren von World Music, Bass, modernem Hip-Hop sowie R&B enthalten. Ampere Certified. We'll be right back. im Underground. Das Ohr in der Zukunft. Wie immer haben wir bei Ampere die Flagge für Connoisseur Dubstep hoch in die Luft. Abseits vom amerikanischen Businessmodell vom schlechten Geschmack können 140 BPM dann doch mehr als Headbanger zu Transformer-Geräuschen. Das Duo Mystic State aus Bristol haben sich nach belanglosen Drum-and-Bass-Produktionen an einem fokussierteren Approach ausprobiert. Auf dem Track Tomahawk geht es das mal nicht am Ohr vorbei, sondern direkt unter die Haut. Dope Sample-Material aus dem Osten trifft auf englischen Kontrollverlust. Ich wünsche mir wirklich, wir können so Zeug zusammen mit der Gang wieder mal auf einem grossen Soundsystem hören. Hoodies low, Gunfinger oben, wir können einfach nicht ohne ein gehöriges Rütteln auf dem Brustkorb. I see it. In der englischen Bass-Tradition geht es zurück in die Heimat, Richtung Feeling Music, wo der Chief auf dem Track Welcome to the Woods wohl so ziemlich alles gesampelt hat, was ihm und dem Deheb aus der Plattenkiste gumpt ist. Bisschen Latin, bisschen Jazz, lauter kleine Versuchungen, endgültig den Sprung in die Unendlichkeit zu wagen. So muss mir kommen. Wieso von dort, wenn es das Ganze auch von hier gibt? Auch wenn die Klimabilanz hier keine Rolle spielt, bevorzuge ich Musik aus Nachbarsstudio statt ungreifbare Popproduktionen. Wir bleiben also mit beiden Beinen in der Alpennation. Das Mal geht es aber in die Hauptstadt, wo sich das Duo True auf dem Track «Made of Glass» wie gewohnt von ihrer Hyper-Pop-Seite zeigen. Zuckersüsse Guilty Pleasure Stuff, wo wie Ariana Grande in gut tönt. Ein dope Reggaeton-Rhythm trifft auf ein synthetisches Glasperlenspiel, wo zusammen mit der 90s-Retro-Stimme der perfekte Sturm mit gehörig Abdriftpotenzial offen beschwört. Kurz vor dem Schluss gehen wir noch ein klein wenig geradeaus. Der Hector Plimmer aus England drückt momentan bei mir «All the right buttons», so auch der Elka-Remix vom Track «Joyfulness». Die bezaubernde Stimme von der Alexa Harley war bereits auf dem Original noch am perfekten Fiebertraum. Elka kehrt das fein arrangierte Mosaik aber auf den Kopf und formt die bereits existierenden Vibes in eine träumerische Tanzflächennummer, die in Sachen Day-Dance-Tauglichkeit nicht zu übertreffen ist. Ideal, um hier oben einzuleiten, ein letzter Sipp, bevor es ans Eingemachte geht, sozusagen. während uns TSHA mit dem Track «Moon» auf die Zielgerade gebracht hat, läuten wir leider die letzten Minuten von der 37. Folge von «Ampere» ein. Das Ding hat gerade wie eine freie Demo von Maribou State tönt. Ist es aber nicht, denn nicht nur die Bristolians schaffen den Spagat aus Pop, Indie und Elektronika mit Sommernachtsflavor. Pure Glückseligkeit während 4 Minuten, fühlt sich an wie eine längst wieder aufzulernende Romanze oder eine feste Umarmung mit einem von deinen Day Ones. Leider senden wir nicht 24, daher ist es wieder an der Zeit, euch auf den Boden der Tatsachen zu holen, nicht aber ohne eine letzte Perle aus meinem persönlichen Fundus. Der Kamal Williams gehört seit Jahren zu einem meiner Lieblingskünstler. Auf New Heights zeigt er zusammen mit der Darkhouse Family, warum dem Ganze überhaupt so ist. Get ready für Jazzy Vibes, irgendwo zwischen Coffee Table, wahnwitziger Genialität und Samplematerial. Mit einer ordentlichen Portion Swag gleiten wir zurück Richtung Erde. Falls dir etwas zu schnell gegangen ist oder du generell Liebe Richtung Ampere willst schicken, folgst am besten unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. Dort gibt es wie immer alle Perlen für die Endlosschleife. Big ups und mucho love. Wir hören uns spätestens nächste Woche wieder mit mir und Benny, hier bei Ampere auf SRF Virus.